Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, spricht der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 71 und ich bin der Andi. Für Aufnahmen während des Schrittierens verwende ich in der Regel ein Lavaliermikrofon. Das tut's ganz gut, insbesondere was das beliebte Schnaufen und Ächzen des dicken alten Mannes bei Steigungen ab 0,2% angeht. Nun fiel mir beim Krausen in der Schublade das OKM-2 in die Hände. Vor Jahren hatte ich mir dieses Mikrofon mal gekauft, weil ich den Sound im Gassipod-Podcast interessant fand. Wer die OKMs nicht kennt, es sind zwei Mikrofone, die man sich quasi wie Ohrhörer in die Ohrmuschel steckt. Damit erzeugt man bei der Aufnahme ein räumliches Hörspektrum. Wenn also von links hinten ein Fahrrad kommt, dann hört man das auch links hinten, sofern die Stereoaufnahme mit Kopfhörern gehört wird. Ich fand die also in der Schublade. Blöd war nur, dass sich die Schaumstoff-Earpads mittlerweile in ihre Bestandteile aufgelöst hatten bzw. in Auflösung begriffen waren. Dann werde ich die wohl mal einsenden müssen, dachte ich. Wenige Tage später wurde ich jedoch eines Besseren belehrt, denn beim Musikzubehör-Internetversender meines Vertrauens fand ich zufällig Ersatz-Earpads. Die habe ich mir sofort mitbestellt, um sie gegen den Bröckelschaumstoff auszutauschen. Faul wie ich bin, habe ich's allerdings noch nicht gemacht. Theoretisch wären sie so wieder einsatzfähig, zumindest am Rekorder, weil der die notwendige Plug-in-Spannung liefert. Theoretisch müsste das Handy auch können, denn das Lavaliermikrofon benötigt die schließlich auch. Versuch macht klug, heißt die Devise, denn probieren geht über studieren und siehe da, funktioniert nicht. Denn das OKM hat einen TRS-Stecker. Stimmt. Da war was. Der TRS-Stecker harmoniert mit dem Audiorekorder, aber nicht mit dem Handy. Das Lavaliermikrofon hat einen TRRS-Stecker und harmoniert mit dem Handy, aber nicht mit dem Audiorekorder. Dafür gibt es einen Adapter von TRRS auf TRS. Ich benötige fürs OKM nun einen Adapter TRS auf TRRS. Dann sollte es funktionieren. Versuch macht klug, heißt die Devise, denn probieren geht über studieren. Also habe ich mir den Adapter bestellt und siehe da, es funktioniert. Naja, so halb. Blöd nämlich, dass da am Schluss Mono rauskommt und 360 Grad Mono ist eben auch nur banales Mono. Wenn also von links hinten ein Fahrrad kommt und nach rechts vorne vorbeifährt, dann hört man es stattdessen von überall kommt nach überall fahrend. Naja, am Audiorekorder tut's, was es soll, und am Handy ist es eben ein Lavaliermikrofon. 10 Cent in die Wortspielkasse. In Sachen Lavaliermikrofon habe ich nebenher auch etwas Neues gelernt. Das Mikrofon hat eine Kugelcharakteristik und es empfiehlt sich, das Teil kopfüber zu befestigen, damit Atemgeräusche minimiert werden. Ach so? Ich nahm mir vor, das bei Zeiten auszuprobieren. Sollte das tatsächlich funktionieren und dabei eine brauchbare Tonaufnahme herauskommen, wäre das ganz in meinem Sinne. Ob es allerdings auch im Sinne meiner Hörerschaft ist, vermag ich mangels Rückmeldung nicht zu beurteilen. Mutmaßlich hören Einzelne den Podcast gerade wegen des Ächzens und Schnaufens. Für die käme es dann einer Enttäuschung gleich. Naja, allen kann man es ohnehin nicht recht machen. Beim Stöbern in den Weiten des Internets fand ich zudem... Nun, wie nenne ich sie? Tote Minimäuse? Windgeräusch-Minimierpuschel für Lavaliermikrofone kann man nicht tote Katze nennen, die sind viel zu klein. Der toten Katze Schwanzspitze träfe es gegebenenfalls. Auch die werde ich bei Zeiten ausprobieren und dann hören wir mal. Überhaupt ist es der Knaller, was man sich alles so an Zubehör anschaffen kann. Zum Beispiel ein XLR-TRS-Adapter, der 48 Volt Phantomspannung in 3 bis 5 Volt wandelt, damit man sein Lavaliermikrofon an ein Audio-Interface anschließen kann. Oder wenn an das Zoom H6 gegebenenfalls mehrere Lavaliermikrofone angeschlossen werden sollen, denn im Lieferumfang hat der Standardkopf nur eine TRS-Buchse mit der nötigen Plug-in-Spannung. Mittels der Adapter können weitere Lavaliermikrofone an die 4 XLR-Ports angeschlossen werden. Ganz praktisch, wenn man nur die hat. Ein weiteres Gadget ist ein batteriegespeister Mikrofonadapter, um ein hochwertiges XLR-Mikrofon ans mobile Endgerät anzuschließen. Bei Bedarf liefern zwei AA-Batterien 48 Volt Phantomspannung, die angeblich für mehrere Stunden Aufnahme ausreicht. Ob das jetzt alles vice versa mit THS-TRRS-Adaptern funktioniert, wird sich zeigen müssen, doch mit diesen kleinen Helfern ist man rundrum ausgerüstet, um alle vorhandenen Mikros irgendwie an alle vorhandenen Aufnahmegeräte zu flanschen. Möglichkeiten sind vorhanden, Ausreden nicht mehr. Jetzt müsste man nur noch etwas aufzunehmen oder Sinnvolles zu sagen haben. Apropos zu sagen haben, alles hat seine Zeit. Zeit zum Säen, Zeit zum Ernten, Zeit zum Impfen und Zeit zum Boostern. Frei nach dem Motto »Alles in den Arm« habe ich mich 6 Monate nach meiner Zweitimpfung boostern lassen. Auch diesmal zufällig mit BioNTech, allerdings vom Impfarzt beim Hausarzt. Den Termin hatte die Holde anlässlich der Boosterimpfung der alten Dame festgemacht. Gut so, denn eine Woche später hätte es knapp werden können mit dem Impfstoff. Zumindest las man derartiges. Wie immer waren meine Holde und ich zu früh und sie ging schon mal rein, während ich im Auto warten wollte, bis sie grünes Licht gäbe. Was soll ich in einer Praxis herumsitzen, wenn's im Auto doch viel angenehmer ist? Aber kaum war sie drin, war sie schon dran und ich bekam die entsprechende Nachricht. Minuten später verlässt meine Holde das Impfzimmer. Ich gehe rein und der Impfarzt fragt, ob ich auch ein spezielles Pflaster bräuchte. Hintergrund war wohl die gewünschte Bärchenbepflasterung der Holden. Nö, meinte ich. Mal ernsthaft und unter uns, braucht ein Bär ein Bärchenpflaster? Ich habe schließlich seit Jahrzehnten Haare auf der Brust, manche neuerdings weiß, das ist die Weisheit, die von innen kommt, altersbedingt. Während ich mich aus dem Sweatshirt pellte, fragte der Doc, ob ich Links- oder Rechtshänder sei. Hervorragend, schön, dass mal jemand daran denkt. Ich entblößte meinen Arm und fragte, was ich denn kredenzt bekäme, worauf der Impfarzt BioNTech erwiderte. Er hätte zwar auch Moderna da, aber er würde mir BioNTech spritzen. Spritze rein, Pflaster drauf, fertig. Er entließ mich mit dem Hinweis, Holzhacken und Marathonläufe die nächsten 2 Tage zu vermeiden. Mal ernsthaft und unter uns, ich und Marathonlauf? Eben. Holzhacken hingegen, nun, behaarte Männer haben Äxte. Vertragen habe ich den Booster übrigens gut. Bis auf einen fast unmerklichen Druck an der Einstichstelle merkte ich nix. Auch wieder so ein Satz, nix merken bis auf etwas fast Unmerkliches. In diesem Zusammenhang sind wir quasi jetzt auch unmerkelig. Da war dieses Rote Rosen an vergessenem Farbfilm-Event. Keine Schmerzen oder Bewegungseinschränkung des Arms, kein Fieber, keine Erkältungssymptome. Vielleicht ein Hauch von Müdigkeit am 2. Abend, aber das hätte auch andere Gründe haben können. Selbst jetzt, nach 1 Woche, ist's unverändert. Der Arm ist nicht abgefallen und ich wiege sogar etwas mehr. Das wird sich sicherlich beim Schrittieren bemerkbar machen. Jedes Gramm quält übrigens nach folgender Formel. K gleich m Quadrat mal s. Keuch gleich Masse zum Quadrat mal Steigung. Außer bei meiner Holden. Oder beim Stefan von der Hansine. Aber das sind andere Geschichten. Aber wo ich gerade beim Thema bin, letzten Samstag hieß es außerplanmäßig Lavalieren beim Schrittieren und wie sich der Totmauspuschel auf dem Mikro macht, könnt ihr im folgenden Zusammenschnitt hören. Was, eine motivierte Mitarbeiterin? Das heißt schwanger oder was? Motiviert. Natürlich. Läuft, aber macht ja nichts. Kann ich ja alles wegschneiden. Nein, es geht. Aber hier habe ich wenigstens ein bisschen Wind. Ja, ich meine unseren Rand hier über diese komischen Familien von neulich, den habe ich ja auch nicht. Na, ich kann dir ja viel erzählen, du hörst das ja nicht. Genau. Jetzt haben sie für dieses Köln-Spiel heute oder morgen, ne, haben sie jetzt Masken anberaumt. Das heißt, die 50.000 müssen jetzt da mit Maske stehen. Das ist unglaublich. Ich habe ja getwittert, ich bin der Meinung, dass die Leute, die solche Veranstaltungen genehmigen, verpflichtend an der Veranstaltung teilnehmen müssen und dass mittendrin keine Extrawurst, keine Abschrankungen oder irgendwie sowas, ne? Sondern richtig mittendrin kein VIP, keine Lounge, ne? Gar nichts. So, ich glaube, das würde nämlich dann den Blick auf die Gesamtsituation vielleicht ein bisschen ändern, weil dieser neuen Corona-Variante wird auch scheißegal sein, ob du da unter freiem Himmel bist, wenn dich da der Nächste, der fast an deinem Ohrläppchen kaut, anbrüllt und Tor und was sie alle da, die haben sie doch nicht alle. Ich habe ja so das Gefühl, sobald die irgendwas mit christlich irgendwie im Namen haben, ist bei denen alles vorbei. Muss schon gehobenes Gottvertrauen haben. Ne? Och, wir sind christlich, da passiert nichts. Da kann ich auch für 50.000 Entscheidungen treffen, da passiert nichts. Wenn sie wenigstens die 50.000 dann auch konsequent auf 2G testen würden. Ne? Also, aber das können die gar nicht kontrollieren. Nee, kriegen die gar nicht hin. Stichprobenartig. Und natürlich werden die ganzen Fußballfans, weil es sind ja Fußballfans, so richtig, ja, die halten sich natürlich an alle Regeln. Das ist genauso wie mit diesen Bengalos. Die wirft auch keiner da rein. Das hat ja beim Karneval schon super geklappt. Und dann klappt das jetzt natürlich beim Fußball genauso. Vollauslastung. Dann kommt so eine Helene Bockhorst, will da 80 Leute bespaßen, comedy-technisch. Weißt du? Und dann sagen sie, nee, 80? Das kannst du vergessen, Mädchen. 50, maximal 50. Genau. 50.000, das wäre noch eine Nummer. Aber, tja, Helene, tut mir leid, aber so gut bist du noch nicht. Egal. Ja, wir gehen mal da runter. Weißt du, wenn du da so eine TV-Total-Aufführung hast, da blenden sie ein, alle sind hier irgendwie getestet und bla bla bla, alles super. Aber in so einer kleinen Bude, wo dann, weiß was ich, mal ein Künstler auftritt, nö. Wird ja auch nicht im Fernsehen übertragen. Ist ja alles nicht relevant. Die Kleinen, die können ja alle mal Abstand nehmen, weil Hauptsache die Fußballfans. Ist natürlich auch schlimm, weil man weiß ja, das ist jetzt wieder so eine böse Theorie, ne? Aber man weiß ja, dass Fußballfans, je nachdem aus welchem Lager, die kommen ja schon mal so ein bisschen aggressiv sind, ne? Da hat man dann vielleicht gesagt, ach, lassen wir die mal rein, bevor die nachher marodierend durch Köln ziehen und alles verwüsten, weil sie nicht rein dürfen. Genau, das deutschen liebstes Kind Fußball, gefolgt von Karneval. Was haben sie jetzt gesagt? Friseure und Friseurinnen haben ja jetzt 3G, also nicht 2, ja, sondern 3G, ja, weil man die nicht in den Untergrund treiben möchte. Das heißt, man hat Schiss, wenn man denen sagt, hey, ihr müsst aber auf 2G achten oder auf 2G plus, dass die dann, ach, dann mache ich das halt im Keller privat, leckt mich alle am Arsch und dann mache ich es halt schwarz. Weißt du, so auf die Variante. Und weil sie da Angst vor haben, dass sie dann irgendwas nicht kontrollieren können, ach, dann machen wir für die halt die 3G-Aufnahme und als wenn die im öffentlichen Nahverkehr die Regeln irgendwie stichprobenartig unter Kontrolle hätten. Ja, und dann auch nur stichprobenartig, ne? Ja, aber wenn einem doch klar ist, dass es nicht anders geht, warum macht man es dann überhaupt? Weil man Schiss hat, dass hier ein Volksaufstand kommt oder was? Der kommt nicht. Die Masse des Volkes, die macht keinen Aufstand. Die Masse des Volkes, das sind ja die... Nein. Also ich würde mich jetzt nicht unbedingt als Lemming bezeichnen lassen, nur weil ich geimpft bin. Nee, ein Volksaufstand nicht. Das Problem ist einfach, weißt, ich kann mir schon vorstellen, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die Kinder haben und die vielleicht so, naja, muss man halt. Aber wenn denen das Kind verreckt, weil es in die Schule musste und weil sie es nicht zu Hause halten durften, dann hast du, wenn du Pech hast, irgendwann mal so eine Sache wie mit Falling Down. Dann tickt vielleicht mal so ein Familienvater aus. Und Eltern vergessen nicht. Aber ich gehe mal davon aus, das Ganze, was die sich jetzt leisten, derzeit noch in NRW, das werden die nicht vergessen bis zum Mai. Und das wirst du sehen, die werden ganz brav abgewählt. Egal, was die jetzt in der Ampel noch für Scheiße bauen in der Regierung. Aber das wird noch bitter. Hoffe ich. Man weiß es ja nie. Nee, aber es spiegelt sich schon. Aber siehst du mal, ne? Da hat die Kraft, ganz brav für die Polizei und die Schulen kaputt gespart. So, und kaum sind dann, ja doch, die waren halt vorm Laschi dran. Ja, aber der hat so. Wirklich wieder... Nee, hat er auch nicht, genau. Der hat es nämlich auch nicht. Und jetzt haben sie erst die Schulen kaputt gespart. Da kommt eine Pandemie, dann kriegen die Schulen noch nicht mal Geld, damit sie was Vernünftiges machen können. Und dann werden auch die Kinder kaputt pandemiert, also totgelüftet. Das geändert hat, was die Vorgänger kommen. Also das hat nicht nur die Kraft kaputt gemacht, das an den ganzen Schulen. Ja, aber sie waren lang genug dran. Eine Digitalisierung, ja. Die sehen immer noch aus, also sehen ja noch so aus wie zu unserer Zeit, da hat ja damals schon keiner Heiligen. Also, ja, aber weißt du, ich, also mein Problem ist ja ein anderes. Vielleicht sollten Eltern ihren Kindern mal beibringen, wie man eine Toilette sauber hält und dass man da nicht auf dem Klo rumrandaliert in der Schule. Es kann ja nicht die Lösung sein, dass du für jedes Schulklo extra Personal brauchst, damit das da nicht verlottert. Ein Beispiel. Ja. Das ist ja das Prinzip Schule, was einfach schief läuft. Ja, ein Sonnenuntergang. Schön. Kalt hier oben. Dauert nicht mehr lange. Dann hat sie die Hügelkuppe erreicht und dann wird sie hinter den Hügeln untergehen. Und ich habe Fraus Handy in der Hand und gönne mir jetzt gleich noch ein Foto. Sie ist schon mal weitergegangen, weiß der Geier wohin. Ist noch nicht ganz so weit, aber wer weiß, wie oft wir dieses Jahr noch einen so schönen Sonnenuntergang bekommen. Und ich nehme das hier auf mit einem Lavalier-Mikrofon und einem Puschel drauf. Ja, dann wollen wir mal hören, wie das gleich mit meinem Atmen war. Und hier oben geht auch ein bisschen Wind. Ich drehe mich mal, dass er mal von allen Seiten kommt. So, jetzt steht er mir auf dem Ohr zum Vergleich. Mal hören, ob der Puschel was hört. Boah, ich knips der Holden das ganze Handy zu. Die wird begeistert sein. Gleich kein Speicher mehr und dann bin ich wieder der Böse. Da kommt sie schon, gucken. Ja, sie kommt den Berg wieder rauf. Die ist sowieso so gnadenlos, ne? Mit ihrem Sport und ihrer Lauferei und allem. Die kriegst du ja gar nicht mehr außer Atem. 100% Steigung macht die mal eben so auf den Zehenspitzen. Zack, oben. Gleich ist soweit. Gleich ist die Sonne unten. Dann mache ich noch einen Knipsi und dann können wir weitergehen. Ja, fast. Noch nicht ganz, aber ist schon schön dunkel. Aber wenn man schon mal da ist, macht mal ein paar schöne Fotos. Bis die Speicherkarte voll ist. Ja, das Gesicht ist schön. Die ist null außer Atem. Die ist jetzt hier diesen Berg rauf und null außer Atem. Und ich gehe einen Schritt runter und keuche mir schon die Seele raus. Es ist unglaublich. Die und ihr Sport macht mich total fertig. Kann man ja machen, sich eine junge Frau suchen, ne? Aber oder eine sportliche. Aber nicht, wenn du ein alter, fetter Kerl bist, dann ist das suboptimal. Tja, machst du nix. Ist das schön oder ist das schön? Dafür hat es sich doch gelohnt. Danke. Auch diese schöne Walze da vorne. Ja, es sind ganz viele Bilder. Demnächst müssen wir wieder eine Taschenlampe mitnehmen, wie damals beim Geocachen. Bin ich ja mal gespannt, ob sie diese Vogelfutterstellen jetzt mit Vogelfutter bestückt haben oder ob da immer nur noch die leeren angeschraubten Glaszylinder an den Bäumen einer Befüllung harren oder ob die da einfach dran wegfaulen, weil da eh nie wieder einer was dran macht. Da schrauben sie dann ohne Ende die Dinger hier an die Bäume und dann befüllt sie keiner. Aber Hauptsache sind ein paar Schrauben drin. Und es steht Nabu drauf. Das ist auch ganz wichtig. Da hatte ich ja den Nabu mal angeschrieben, ne? So nach dem Motto, Leute, wie sieht's denn aus? Ja, ja, wir kümmern uns. Möglicherweise vielleicht. Ein Sonnenuntergang. Ach, naja, an der See gefällt er mir trotzdem besser. Apropos See. Eigentlich hatten wir geplant, in Kürze nochmal Dorum zu besuchen. Die einen sagen zwischen den Jahren, die anderen zwischen Weihnachten und Neujahr. Pandemiebedingt wäre dieses Vorhaben blödsinnig, daher lassen wir das. Im Gegenzug wäre es nett, wenn zwischen den Jahren Sager oder Sagerinnen mit diesem Blödsinn aufhörten. Da ist nämlich nichts zwischen zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Der Zeitraum dazwischen, denselben Ort vorausgesetzt, ist unendlich klein, geht quasi gegen null. Was soll da auch sein? Schon gar keine Zeit zum Verreisen. zwischen den Jahren, als wäre da kalendarisch eine zeitfreie Zeit. Überhaupt klingt zeitfreie Zeit schon aphoristisch genug oder nach einem philosophischen Klassiker. Die zeitfreie Zeit. Kann eine Zeit zeitfrei sein? Ähnlich einer meinungsfreien Meinung, wasserfreiem Wasser, denkfreier Gedanken. Gut, hier schlösse sich gegebenenfalls der Kreis. Zwischen den Jahren. Eine Redewendung, die ursprünglich die Rauhnächte, 21.12. Wintersonnenwende bis 6.1. oder die Zeit zwischen dem Ende des alten Jahres, 24.12. und dem Beginn des neuen Jahres, 6. Januar, beziehungsweise 25.12. Weihnachten bis 6.1. Erscheinung des Herrn umfasste. Selbst die alten Ägypter kannten das schon, wobei bei denen 12 bzw. 13 Tage Unterschied in der Jahreseinteilung nach Sonnen- bzw. Mondkalender bestanden. Irgendwann gaben dann die Christen ihren Senf dazu und bastelten sich 12 besonders verehrungswürdige Nächte, weil vor der Kalenderreform durch Papst Gregor das Jahresende am 24. Dezember gefeiert wurde, das neue Jahr allerdings in weiten Teilen Europas erst am 6. Januar begann. 1661 ging das Papst Innozenz mutmaßlich so dermaßen auf den Zeiger, dass er den letzten Tag des Jahres auf den Gedenktag an Papst Silvester legte und Neujahr auf den 1. Januar. Damit hätte die Birne geschält, der Drops gelutscht sein können, doch weit gefehlt, denn warum auch immer hält sich der kalenderlose Mumpitz immer noch und gipfelt bei manchen in der Redewendung »zwischen den Tagen«. Und die ist seit meiner Jugend beziehungstechnisch ganz anders besetzt. Was der Puschel aber auf jeden Fall macht, ist, der verliert sowas um die 12 Dezibel oder so. Liegt aber vielleicht auch ein bisschen an der automatischen Aussteuerung, weil das Handy das wohl automatisch macht. Das wäre bei einem MP3-Rekorder ein bisschen anders. Da könnte man halt ein bisschen Dampf drauf geben, dass er höher aussteuert und dann vielleicht noch einen Limiter draufsetzen. Dann hätte sich das auch, also dann kriegt man dann direkt einen besseren Pegel. Aber naja, ist ja die schnelle Aufnahmevariante, ohne viel Equipment mitzunehmen. Quick and dirty eben, reinstecken, aufnehmen, fertig. Bin trotzdem mal gespannt. Es gibt natürlich, glaube ich, auch eine Möglichkeit, das hier auf manuell zu stellen. Aber dann weiß ich nicht, was er macht, wenn es dann mal wirklich richtig laut wird. Wahrscheinlich verzerren und dann hört sich scheiße an. Je nachdem, was an einem vorbeifährt, und dann hat man auch nichts gewonnen. Dann lieber im Nachhinein hochziehen, denke ich. Solange man nicht zu viel Grundrauschen hat, geht das ja. Und doof ist, man muss natürlich was lauter reden, oder ich müsste das höher anklemmen, aber dann wäre es halt schön, wenn der Taschenschlitz ein bisschen weiter oben wäre. In der Kapelle brennen Kerzen. Da werde ich mir wohl doch noch mal das Handy meiner Holden kassieren. Das wäre nett. Mal gucken, ob ich da ein Bild hinkriege. Scheibe ist ein bisschen dreckig, naja. Mal gucken, was das Handy so kann. Ist ja im Allgemeinen ganz gut. Geht nicht anders, weil es da nicht zwischenpasst. Naja, zumindest ein Bild. Besser als nüschte. Gehen wir nochmal gucken, was da vorne ist. Vielleicht haben sie da jetzt auch was gemacht, also da, wo früher mal die Krippe war. Wo jetzt neulich dieser komische Engel stand. Ah, da geht auch noch wer. Upsi. Ja, Laub und Matsch, das ist keine gute Idee. Ach, steht wieder eine Krippe. Ich hab's mir fast gedacht. Das ist ja schön. Da guck. Was ist denn da hinten dran? Eine Batterie? Für ein Feuer oder so oder für einen Stern? Das ist ja schön. Und ein kleines Video. Jetzt müssen wir mal gucken, wie war das noch? Also auf Video klicken und dann, ja, einfach mal sehen. So. Ist noch kein Jesuskind da. Ist noch nicht der 24. Derzeit bin ich übrigens etwas unkreativ, wie jedes Jahr im November, Dezember. Irgendwann passiert's und ich fühle mich antriebslos. Der Weg zur Arbeit im Dunkeln, der Rückweg im meist fast Dunkeln. Dazu bergischer Landregen oder Niesel. Es ist alles so dröge. Bis 2019 gab es ja wenigstens noch monatlich ein, zwei Geocaching-Stammtische, die mich aus der Lethargie rissen. Leute treffen Spaß, haben Neues hören, nicht nur von der Dosensuche. Klar gibt's jetzt auch noch als Indoor-2G-Variante oder eben Outdoor als Abstandsglühwein-Event, aber will ich das? In Anbetracht der Inzidenzen, Schwurblern und des Wetters? Nicht wirklich, also lass ich's, zumal Kinderpunsch zu allem Überfluss oftmals den Glühwein ersetzt. Das Jahr beugt sich einer Jahresenddystopie. 2 Jahre Pandemie und ja, die Politik hätte es besser wissen und besser machen können. 2 Jahre und die Politik so, oh, lass uns noch ein weiteres halbes durchhalten, dann erledigt sich das Problem von selbst. Dann werden mutmaßlich alle geimpft, genesen und oder gestorben sein. Vorerst der überwiegende Teil. Einige benötigen mehrere Anläufe oder werden benötigen. Klingt bitter, ist aber so. Wir hätten uns das alles sparen können. Was hat die Bundestagswahl pandemietechnisch gebracht? Nix. Zumal in NRW mit dem Wüsten Kleeblatt, sprich Wüst Laumann Gebauer, eine Verbesserung eher unwahrscheinlich erscheint. Eben noch das volle Stadion verteidigt, will man heute solche Bilder nicht mehr sehen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass sich das mit dem Karneval wiederholen wird. Doch zunächst wird vieles downgeschattet. Nicht für jeden, nur für manche und in Fußballstadien nur zum Teil. Kann man verstehen, muss man aber nicht. Wahrscheinlich, weil es ultra schlecht wäre, Fußballfans zu verärgern. Manche sollen ja angeblich gewaltbereiter als Querulanten sein, vor denen man bereits des Öfteren eingeknickt sei, wie ich irgendwo gelesen zu haben glaube. In Glaube befindet sich übrigens die Vorsilbe Lau, direkt nach dem G und vor dem BE. Diese Vorsilbe wird zum Beispiel im Wort Laumann verwendet. Ein Zufall? Ich meine, hier treffen Glaube, eine entsprechende Vorsilbe und eine dem Namen nach christliche Partei als Dreiklang zusammen. Ein neues Kleeblatt quasi und in Summe gegebenenfalls der Grundstein einer soliden Verschwörungstheorie. Also werden wir die Bilder wiedersehen, wenngleich nur in Drittelbesetzung. Oder wie gehabt, sofern sich die Fans im Stadion nicht an die Abstände halten und sich in Blöcken zusammenrotten. Also eine recht laue Maßnahme im Glauben, dass sie ausreicht und über den grünen Klee gelobt wird. Klee, der, oh Wunder, aus Blättern besteht. Kleeblättern. Aber nur 3. Und um Glück zu haben, braucht man bekanntlich 4. Haben sie hier ordentlich klein geschnitten, ne? Und klein gepflanzt. Fehlt wohl die Dose jetzt, oder hat einer die jetzt da in die... Ja. Tja, so ist es. Fußball ist bestimmt auch 2G. Wie die sich da alle am Öhrchen lecken und dicht in der Mauer stehen. Aber das ist ja... Ach, unter freiem Himmel. Überhaupt alleine schon der Gedanke, dass ein Stadion, ne, also ich meine, hier ist ja Wiese und keine Ränge und nichts, aber dass in so einem Stadion, wo 50.000 Leute auf den Rängen sind, das ist ja jetzt nicht mal wie Wiese unter freiem Himmel, ne? Und dann ist das oben ja noch teilweise zu. Ist ja nicht wie das Kolosseum unüberdacht, sondern also das hält sich da schon ganz ordentlich drin. Und du hast weniger Luftbewegung, also ich weiß nicht, was die sich da vorstellen. Ach so. Haben die nicht so ein Dach zum Zumachen? Nur ist ganz komisch, dass natürlich fast exakt nach 2 Wochen nach dieser Karnevalswichse in Köln die Zahlen so schön hochgegangen sind. Ach nee, stimmt, hat keinen Zusammenhang. Ja, du, jetzt wo du es sagst, hat mit Karneval, nee, Karneval, die waren alle total vernünftig. Und das wird jetzt mit dem Fußball auch so sein. Warte mal ab. In Köln und in Borussia ist das, ne? Die Borussen sind da heute, glaube ich. Ja, ja. Also in Mönchengladbach. Da gehen jetzt demnächst auch wieder die Zahlen hoch. Aber das hat auch keinen Zusammenhang. Macht den Faktencheck. Das hat keinen Zusammenhang. Und selbstverständlich meine ich das nicht ernst, ne? Das ist, ich weiß auch nicht, wie der Fachbegriff dafür ist. Der Sachnix, der hat ja heute irgendwas getwittert. war wohl irgendwie mit wegen Karneval und Bestatter und ne, hier, weil der Kückeldings, der ist ja Bestatter und so. In dem Zusammenhang, da habe ich ihm mal den YouTube-Link zum Bestatter-Song drunter gepackt. Der ist nämlich ganz lustig. Der Bestatter-Song. Könnt ihr mal googeln. So ein Österreicher mit Gitarre, mit dem Handy aufgenommen, hochkant. Ne? Also, was ist das? Guck mal, das sind die neuen Kennzeichen. Hier steht ein Audi. Da hat einer ein Stück Pappe dran geschraubt. Kann ich mal dein Handy haben, bitte? Das ist total lustig. Das ist hier richtig. Also so macht man das heutzutage. Da macht man da einfach ein Stück Pappe drauf. Das ist super. Spitzenmäßig. So macht man das. Ja, das ist Audi. Das ist super. Hat da vorne auch Pappe drauf? Das wäre dann ganz was Neues. Nö, ja, gar nichts. Vorne ist gar nichts. Also. Ah, das ist hier vorne in der Scheibe. Öffentlicher Verkehrsraum, da stehen Autos mit Pappenummernschilder. Das ist hier bei uns auf dem Dorf total in Ordnung. Wahrscheinlich gibt es keine Termine am Straßenverkehrsamt, da behilft man sich ganz einfach mal so. Auf den Samstag folgte der Sonntag und erneutes Lavalieren beim Schrittieren unter anderen Voraussetzungen. Nicht automatisch, sondern manuell. Und ganz manuell gibt es auch davon einen manuellen Zusammenschnitt. Ich keuche auf der Straße, ich keuche nahe der Saat, drum trage ich eine Maske, denn hier versagt der Staat. Aber da bin ich echt mal gespannt, wie das jetzt ist mit dem Atmen. Was hat denn der da für eine Röhre unterm Auto? Eimer? Ja, naja, warum nicht? Kann sich auch ein Eimer unter das Auto legen. Andere fahren sich das in Schiffsantrieb. Genau, andere fahren sich das in Schiffsantrieb. Nee, ich habe jetzt mal nicht auf Automatik. Das bedeutet, der zieht möglicherweise jetzt nicht, wenn er wenig Geräusch kriegt, den Untergrund hoch. Was aber im Gegenzug auch wieder bedeutet, wenn er zu viel Geräusch kriegt, regelt er auch nicht runter, dann wird er verzerren. Also wenn jetzt hier so ein Auto vorbeifährt. Gehen aber schon viele spazieren um die Zeit, ne? Was haben wir denn? 9:45 an einem Sonntag. Ist da einer vor das Schild gefahren oder hat er nur einer dran gezogen? Ist auch krumm hier. Aber das ist toll. Jetzt haben sie hier diese 5 Dinger rumgeschraubt, damit du hier an dieser Bushaltestelle irgendwelche Pläne aufhängen kannst, aber kein Plan. Was guckst du denn so? Hast du denn gefragt? Warum? Ja, hat er mich besucht? Nö. Ich fand eher, er hätte unbeteiligt geguckt. Außerdem hatte der Korken in den Ohren. Also Blauzahn, Lautsprecher, Dings. Und vielleicht hat er gerade was gehört, was ihn mitgenommen hat. Oder ernst gestimmt. Ja. Ja, wenn man dich sieht, dann kann es einem auch ernst stimmen. Eben. Bist ja heute wieder nett. Kann ich auch. Wie ich bin, nimm es oder lass es. Ja, tue ich ja. Ja, aber ist ja, glaube ich, nur Wiese, ne? Tja, da müssen sie ein Schild hinstellen. Nee. Grundsätzlich darfst du unbestellte Felder oder gemähte Felder und Wiesen, die nicht eingezäunt sind, frei betreten. Außer wenn man halt sieht, dass sie eingesät sind oder dass der Futtergewinnung dient, also dass das Gras schon höher ist. Ist ähnlich wie mit Wald. Darfst du ja auch frei betreten, wenn jetzt da nicht gerade Holzeinschlag, Saatcampen oder irgend so ein Scheiß ist. Neuanpflanzung, Wildruhezone, Dickung, Niederwald, alles also schwierig. Ja, doch, überall wo du zwischen den Bäumen unproblematisch hergehen kannst. Manchen Menschen empfehle ich das gerne auch bei Sturm. Man sieht es als Chance, weil wegen dieser waldtypischen Gefahren. Habe ich ja auch noch nicht gesehen, ne? Hier so eine Kassen- oder Versicherungsberatung mitten auf der Straße hier zwischen den Dörfern. Ach, guck mal, war der Baum da unten auch schon umgefallen neulich? Nee, ne? Ja, da, der mit den, der ist abgebrochen. Da hat man neulich noch ein Foto gemacht, da standen die Bäume alle noch. Da sind so viele Mispeln drin, der hat jetzt eine richtig hohe Windlast. Und da hat es dann wahrscheinlich umgehauen. Nein, also müsst ihr euch vorstellen, hier ist eine Straße, da kommen gerade so zwei Autos aneinander vorbei. Und da steht dann einer mit dem Fahrrad, halb auf der einseitigen Fahrbahn geparkt und unterhält sich mit einem anderen Typ mit Hut über Versicherungen oder Kreissparkasse oder irgendwas, wo er dann einen Termin gemacht hat und bla bla bla. So hier mitten auf dem Land. So ist das. Dorfleben eben. Übrigens, heute ist erster Advent und der läuft ganz unter dem Motto: Der Hirsch noch in die Röhre schaut, bevor der Andi ihn verdaut. Denn heute gibt es Wild. Lecker. Guck mal, was da aus der Tanne für Fransen raushängen. Das ist kurios. Können wir mal gucken, ob heute... Also wir waren ja gestern an dieser Krippe und da leuchtete ja noch nichts. Vielleicht leuchtet da ja heute eine Kerze. Vielleicht ist ja dieses Batterieding dahinter oder dieses Weide... Das sah ja fast aus wie ein Weidezaungerät oder so. Keine Ahnung. Gucke ich jetzt mal genauer. Der Markus auf Twitter hat geschrieben oder gefragt, ob das hier so ein Krippenwanderweg sei, weil der war jetzt neulich bei Egen auf einem 3,5 Kilometer und da gehst du dann quasi von Krippe zu Krippe irgendwo. Aber das war es ja hier, glaube ich, nicht. Hier bastelt ja immer irgendeiner nur so ein Ding dahin. Aha. Also, Frau dürfte jetzt was leiser sein. Deswegen, wir haben hier im Januar das Krippsche Lure. Da wirst du mit dem Bus von Kirche zu Kirche gekarrt und kannst dir dann in den jeweiligen Kirchen die Krippen angucken. Aber das ist halt Kirchenkrippe und nicht Wald. Aber hier ist ja sowieso alles ziemlich komisch. Dieser Holzengel da von neulich habe ich ein Foto gemacht und die Krippe. Und an diese Holzfiguren, die hier auf irgendwelche Weidezaunpfähle getackert bzw. gespackst sind. Die Welt wird skurril. Aber warum nicht? Man weiß ja auch nicht, wie lange man sie noch hat. Jetzt schreibt der Steinmeier heute, weil diese Omikron-Variante von Covid hier ist. Ja, da müsste man mal an die Leute appellieren, dass die freiwillig die Kontakte reduzieren und so. Und gestern im 50.000 Personen voll ausgelasteten Rheinenergiestadion, war doch Rheinenergiestadion, ne? Gibt es dann Bilder, wie sie alle trotz Maskenpflicht ohne Maske da rumrandalieren. Schön. Da muss man sich nicht wundern. Mich hätte es mal interessiert, war gestern hier vorne dieser Holzengel auch schon dran gespackst? Habe ich gar nicht gesehen. Nee, habe ich nicht gesehen. Das ist eine kleine Autobatterie hier, 6 Volt oder so. Da ist bestimmt eine Lampe, die hier nachts angeht und die Krippe beleuchtet. Müsste mal abends nochmal vorbeifahren. Andern Tag, anderes Glück. Noch ist ja heute Jesuskindchen nicht da. Und wir kommen ja hier noch öfter vorbei. Was ist das? Ist das ein Spiel jetzt oder was? Moderne Kunst? Ein Holzbrett mit Schlitzen. Auch komisch. Ja, ich glaube, das ist hier die Künstlerecke am Johanneskapellchen. Ich verstehe es nicht. Ich wusste aber auch nicht, dass Maria und Josef 24 oder in dem Fall 26 Tage in der Krippe sitzen. Ja, das ist aber so. Hier ist das so. Genau. Falls ihr es nicht gehört habt, Frau meinte also, sie wüsste auch nicht, dass Maria und Josef 26 Tage lang in der Krippe rumsitzen und aufs Baby warten. Wo sie recht hat. Aber es sind halt alles nur Überlieferungen. Kann man es wissen? Um aber nochmal auf den Steinmeier zurückzukommen. Das ist ja jetzt nur recht nett, dass er an die Vernunft der Bevölkerung appelliert. Aber im Umkehrschluss heißt das ja, wenn wir wirklich den Lockdown wollen, dann müssen wir einfach nur die Kontakte nicht reduzieren. Weil der Appell zielt ja in die Richtung, dass man Kontakte vermeidet, um den Lockdown zu vermeiden. Also, er hat uns jetzt quasi die Richtung vorgegeben. Also den Leuten, die unbedingt den Lockdown wollen. Aber ich kann mir dann vorstellen, dass so eine Frau Gebauer dann sagt oder so ein Herr Wüst, ja, auch Lockdown ist ja vollkommen in Ordnung. Also alles, was noch geht, ist Lebensmittel, Apotheke, Arzt, Schule und Kindergarten und Drogerie, damit die Kinder, die in die Schule gehen, auch nicht stinken, wenn sie sich anstecken. Aber dann gibt es ja jetzt schon wieder neue Erkenntnisse, angeblich, die sagen, ja, auch dieses Omikron, das ist zwar, du kriegst es schnell, aber es ist nicht schlimm. Und dann sagt der Kölner wieder, das hätte noch immer Jote Jange. Ja, und dann ist doch alles wieder prima. Und nachher hat keiner was gewusst. Aber alle haben appelliert. Vielleicht sollte man das Thema wechseln. Über was könnte ich denn noch ranten? Dumm, es können jetzt keine Vorschläge aus der Menge kommen, weil ihr hört mich ja erstens viel zu spät und ja, sagt ja keiner was. Egal. Bitte? Die Holde meint, ich solle mal was Positives melden. Wie zum Beispiel, es regnet gerade nicht, das Ambiente ist schön, überall liegen nasse Blätter und Matsch. Man kann spazieren gehen, kaum Leute hier im Wald. Aha, das ist so in ihrem Sinne. Ist dann die Meldung vom heutigen Tage. Hier hat ein Vogel auf den Weg gekackt. Alles positiv, es ist Glück für den Weg. Ja, jetzt wächst das hier alles mit Brombeeren zu. Und wir haben hier echt eine ganze Menge Wildschweine. Ja, wie die überall die Erde aufgebrochen ist, das ist Hammer. Müsste man sich vielleicht mal nachts hinsetzen und gucken. Das kannst du aber alleine machen. Du bist so gemein. Ich könnte den Ansitzsack vom mitnehmen. Kann ich dich reinstecken? In den Ansitzsack. Da ist schön warm für dich. Hä? Musst du ja nicht still. Als wenn das so ein Wildschwein stört, ob du da sitzt oder nicht. Ich guck dann mal, wie sich der Klang verändert, wenn ich in diese offene Hütte, in diesen offenen Unterstand gehe. Dieses Wetterdach mit Parkbank, wo sie seinerzeit den Papierkorb wegrationalisiert haben. Ich erzählte schon mal davon, auch von den ganzen, ich tippe mal Kinder und Jugendlichen, die ihre Taschenmesser ausprobieren. So, wir gehen jetzt hier mal rein und dann müsste sich eigentlich der Ton ändern. Drin. Mittendrin. THC haben sie an die Decke gesprüht. Das ist hier wahrscheinlich die Kifferlodge von Lindlar. Hier liegt eine Scherbe. Irgendwas kann man hier nicht lesen, also das ist schon ein angebissener Apfel. Die wollen ja wohl nicht nur irgendwas Gesundes zu sich nehmen. Mann, Mann, Mann. Ja, aber hier sind sie echt dran mit ihren Taschenmessern. Bald haben sie ja die Pfosten durch und dann fällt das Dach runter. Da müssen sie draußen unter freiem Himmel kiffen, aber soll ja auch ganz schön sein. So, jetzt bin ich wieder draußen und warte auf die Holde. Ja, ich muss echt mal überlegen. Also, ich denke, irgendwann, wenn es im Winter mal schön knackig kalt ist, gehe ich hier nochmal nachts spazieren und nehme die OKMs mit. Und dann nicht aufs Handy, sondern direkt auf den Audiorekorder, so mit Stereo und Raumklang und so. Dann hören wir mal, was die Nacht hier zu bieten hat. Wir gucken. Rutschig. Es ist wieder rutschig. Hä? Also wenn du mich mit dem Gamstragegriff hier rausträgst, musst du aber vorher das Handy aus der Tasche nehmen, damit das nicht kaputt geht. Ja, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass du mich hier auf diesem nassen Boden mit Sicherheit nicht im Gang, weil dann verlierst du auch die Bodenhaftung. Hä? Aha. Aber mein Gewicht bergauf zu tragen ist schlimmer als bergrunter, ne? Bergrunter, aber du könntest mich bergrunter rollen. Ich sehe mich schon, weißt du, da liege ich hier. Dann kriege ich so einen Tritt in die Seite, roll ein Stück vorwärts. Kriege ich wieder einen Tritt in die Seite, roll das nächste Stück vorwärts. Wenn es steiler wird, rolle ich mal ein längeres Stück. Und am Schluss sagt der Gerichtsmediziner, hören Sie mal, was mit dem passiert, der ist gefallen. Aber dann wäre ich schön mürbe. Das ist dann wie so ein Schnitzel, da klopfst du ja auch ewig drauf rum, bis es mal nett ist. Das bringt ja nur was, wenn du mich essen wolltest. Und das empfiehlt man ja nicht. Das ist ja Kannibalismus, das ist ja so unerlaubt. Außerdem weiß man nicht, was man sich da holt. Leberproblem, nee. Ich esse so viel Leberwurst, da ist bestimmt noch gutes Leberzeug in mir drin. Hatte ich eben noch. Ein Leberwurstbrot ist ein gutes Brot. Viel Vitamine B12 drin. Dann so ein anderes, was weiß ich. Auf jeden Fall gesund, wenn auch fett. Aber gesund. Hört sich ja an, als würden wir mitten durch den Wald stapfen. Dabei ist das hier ein ausgewiesener Trampelpfad. In Google Maps Verzeichnis, sagt die Holde. Also. Aber Laub ohne Ende. Es kann doch nicht alles von diesen paar Pflanzen kommen, die hier rumstehen. Obwohl. Also wir haben ja Nachbarn, ne? Und dieser eine Nachbar, der hat einen Baum bei sich vorne vor der Haustür stehen. Und dieser Baum verliert die Blätter. Meist im Herbst. Aus Gründen. Was sind das hier für Pilze? Die sehen ja Hammer aus. Kenne ich mich aber nicht mit aus, also lasse ich's. So. Dann fallen die auf den Bürgersteig, auf die Straße und überall hin. Und dann kommt entweder Wind oder eher mit dem Laubbläser und macht die vorne bei sich weg. Soweit zu den Einstellungen der Outdoor-Lavalier-Schrittieroptimierung. Es werden alle Hörerinnen quasi für lau auf ihre Kosten kommen und in Anbetracht meiner Keuchkompetenz bleibt alles beim Alten. Wie bereits erwähnt, stammen die Draußenaufnahmen vom letzten Wochenende und einige der angesprochenen Regeln sind nicht mehr aktuell. Just heute treten nämlich Verschärfungen in Kraft. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 71 vom 4.12.2021. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente oder via Twitter @radio_kd entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen. Der Andi. Apropos mir gewogen, ihr versteht das doch alle richtig, oder? Hier soll sich niemand genötigt fühlen, sich zu wiegen. Vielmehr wäre es schön, wenn ihr mir weiterhin gewogen im Sinne von zugetan, freundlich gesinnt, wohlgesinnt bliebet, dass mir diese Missverständlichkeitsmöglichkeit so lange durchgegangen ist. Unfassbar. Was sollen meine Hörerinnen denken? Der Dicke erzählt uns, wir sollen ihn nach dem Wiegen hören. Gerade der...